Spiel geht weiter und mein Schatten lacht mich aus. Falscher Film, verdrehte Sinne. Im Meer verschollen und der Sender geht nicht mehr. Ein Warten auf geborgter Reise. Traurig und zum Heulen angespannt. Ohne Worte fliegen die Fetzen. Im Heute schlafen und am Morgen nicht mehr denken. Eingesperrt in diesem Zimmer. Weg, wohin ihr wollt. Viel zu schnell verpeilte Zeit. Scheißegal, scheißegal. Scheißegal, scheißegal. Zwei Zeilen für den Grabstein dieser Nacht. Fahles Licht, verklebtes Denken. Ich leg den Zettel in die falsche Flaschenpost. Lest die Zeilen, wenn ich fort bin. Trag mich weg, wohin ihr wollt. Viel zu schnell verpeilte Zeit. Scheißegal, scheißegal. Scheißegal, scheißegal.